WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 15. Oktober 70 vor Christus. Der Geburtstag des römischen Dichters Vergil. Ein Rätsel. Rund 4 Jahrzehnte vor unserer Zeitrechnung schreibt ein römischer Dichter von der Geburt eines göttlichen Kindes. Schon wird neu ein Spross entsandt aus himmlischen Höhen. Das hat man natürlich auf Jesus Christus gedeutet. 4 Jahrzehnte vor dessen Geburt? Wie ist das möglich? Noch ein Rätsel. Was hat derselbe römische Dichter mit heimtückischen Computerprogrammen zu tun? Equo ne credite, vertraut dem Pferd nicht. Das fürchte ich ist ein bisschen schwierig. Soll ja auch nicht jeder gleich drauf kommen. Richtig, richtig. Letzte Frage. Warum sollte man es tunlichst vermeiden, mit einer Göttin zu schlafen und anschließend darüber zu reden? Zumindest, wenn kein Blitzableiter in der Nähe ist. Man soll nicht damit angeben, dass man mit einer Frau geschlafen hat. Egal, ob das jetzt eine Göttin ist oder nicht, oder? Mit derlei Fragen hat sich Niklas Holzberg beschäftigt. Beruflich. Ja. Er ist Professor für klassische Philologie und hat eine Biografie über den römischen Dichter Vergil geschrieben. Einen Mann, über dessen Leben wir fast nichts wissen. Nee, wir wissen fast nichts, nee. Ja, die Lebensdaten wissen wir schon. Von 70 vor Christus bis 19. Ebenso vor Christus. Und weil ein spätrömischer Autor, der wahrscheinlich von einem anderen römischen Autor abgeschrieben hat, noch ein paar mehr Details nennt, unter anderem auch Vergils Geburtstag. Da steht das Datum drin. Können wir, vorausgesetzt wir trauen dieser Abschrift. Auf antike Biografien ist nicht unbedingt immer Verlass. Können wir sagen, heute hat dieser Vergil Geburtstag. Sein voller Name lautet übrigens Publius Vergilius Maro. Geboren wurde er wohl in Norditalien, wahrscheinlich in der Nähe der heutigen Stadt Mantua, auf dem väterlichen Landgut, das er aber bald verlässt. Er hat sich dann in die großen Städte begeben. Wir wissen, dass er in Neapel studiert hat, und zwar Philosophie. Darüber hinaus wissen wir, dass er an Magenproblemen litt. Dass er also Verdauungsprobleme hatte. Dass er wohl ein eher scheuer, zurückhaltender Mann war. Wir wissen weder von irgendwelchen Beziehungen zu schönen Knaben noch zu irgendwelchen Frauen verheiratet oder auf keinen Fall. Und als Redner war er wohl eine Niete. Er war nämlich äußerst stockend und langsam beim Reden und wirkte wie einer, der nicht bis 3 zählen konnte. Schreibt ein Zeitgenosse. Rätselhaft. Denn zugleich gilt er als bedeutendster Dichter der römischen Antike und Sprachgenie. Und so wenig wir über sein Privatleben wissen, so reich sind seine gesammelten Werke. Das ist richtig. Es ist nicht nur viel von ihm überliefert, sondern alles. Das ist außergewöhnlich, denn viele Werke antiker Schriftsteller gingen verloren. Die Texte Vergils aber blieben allesamt erhalten. Und das wiederum hat etwas mit dem ersten Rätsel zu tun, der Geburt des göttlichen Kindes. In seinem ersten Werk entführt er die Leser in eine liebliche Landschaft. Sanfte Hügel, eine Schafherde mit Schäfern. Eine völlige fiktionale Landschaft, in der sich diese Hirten bewegen. Die Hirten hüten aber nicht die Schafe oder arbeiten irgendetwas. Nein, nein. Die machen in erster Linie Folgendes. Sie lieben natürlich irgendwelche Mädchen oder auch Knaben. Und dann singen sie eben ihre Lieder. Und solche Hirtenlieder, von Dichtern erdacht, sind beim antiken Publikum seit Jahrhunderten äußerst beliebt. Man traf sich in einem größeren Kreis und dann hat ein besonders ausgebildeter Vorleser, meistens wahrscheinlich ein Sklave, hat das dann vorgelesen. Omnia vincit amor, et nos cedamus amori. Also alles besiegt der Liebesgott und deshalb wollen wir uns dem Liebesgott fügen. Schreibt Vergil. Doch er lässt seine Hirten nicht nur lieben, er mischt aktuelle Anspielungen in ihr Amorsäuseln. Da lässt er einen Hirten zum Beispiel klagen. Gottlose Söldner werden diese wohl angebauten Felder haben. Was ist dem armen Hirten widerfahren? Geht, meine lieben Ziegen. Er ist enteignet worden. Das Gedicht ist um 40 vor Christus mitten im römischen Bürgerkrieg entstanden. Römer kämpfen gegen Römer und die Soldaten dieses Krieges müssen entlohnt werden. mit Land, das anderen weggenommen wird. Von diesen Landenteignungen hat jeder irgendwie was mitgekriegt. Viele glauben gar, dass der Dichter selbst davon betroffen war. Doch beweisen lässt sich das nicht. Wohin hat uns, elende Bürger, Zwietracht gebracht? So oder so. In einem seiner Hirtengedichte erzählt nun Vergil von einer Art Vision, einer Erlösung von diesem dauernden Kriegszustand. Neu entspringt jetzt frischer Geschlechter erhabene Ordnung. Da ist von einer Jungfrau die Rede. Schon kehrt wieder die Jungfrau. Da wird ein Kind geboren, mit dem alles besser, ja wunderbar werden soll. Seit der Geburt des Knaben, mit dem die eiserne Weltzeit gleich sich endet und rings in der Welt eine goldene aufsteigt. Für die frühen Christen, Jahrhunderte später, ist klar, wer mit diesem Knaben gemeint sein muss. Ihr Heiland. Ja, das ist natürlich eigentlich ein Blödsinn. Blödsinn, der sich aber damals gut verkaufen lässt. Und so kommt es, dass die frühen Christen diesen völlig unchristlichen Dichter Vergil verehren. Als Anima Naturaliter Christiana. Also als eine vom Wesen her christliche Seele. Deshalb werden seine Schriften eifrig kopiert. Von der späten Antike bis ins Mittelalter hinein. Wem Vergil mit diesem Knaben im Hirtengedicht tatsächlich meint, ist aber bis heute ungelöst. Ganz fürchterlich umstritten. Eventuell einen seiner Gönner und Förderer? Eventuell Octavian, der sich später Augustus nennen und als Alleinherrscher Rom regieren wird? So vermutet es Professor Holzberg. Aber ich bin mit dieser Auffassung in einer Minderheit in der Forschung. Klar ist, Christus kann nicht gemeint sein. Und Octavian, also Augustus, wird für Vergil zu einer entscheidenden Figur. Von Dichtung kann nämlich kein Römer leben. So ein ganz normaler Römer, der konnte ja kaum lesen und schreiben. Ne? Bücher werden deshalb kaum verkauft. Diese Dichtung wandte sich nicht an jedermann, sondern im Grunde nur an die Oberschicht. Wer von dieser Dichtung leben will, der braucht einen Gönner aus dieser Oberschicht. Richtig. Und Vergil hat da einen sehr mächtigen Mann an seiner Seite. Einen Mann, nach dem bis heute reiche Förderer Mäzene genannt werden. Gaius Cilnius Mäzenas. Ein wohlhabender, enger Vertrauter Octavians. Und eben dieser Mäzenas fördert begabte Künstler. Es war schon so eine Gruppe, die sich eben um den Mäzenas scharte, in der auch Horaz Mitglied war. Quintus Horatius Flaccus. Ein Dichter, der wohl mit Vergil befreundet war. Weichheit, Anmut und Leichtigkeit schenkten Vergil die Musen, die an Feld und Flur sich freuen. Die vornehmste Aufgabe dieser Dichter ist aber nicht das gegenseitige Lob, sondern das Preisen ihrer Gönner. Das wissen wir, dass Vergil das gemacht hat. So wissen wir aber auch, dass Vergil diesen Mäzenas auf Geschäftsreisen zu begleiten hatte. Und dann musste er auch mit ihm Ball spielen und so weiter, hatte sich dann allerdings mit seiner Magenschwäche entschuldigt, weil er wusste schon, da muss er ihn wahrscheinlich gewinnen lassen, den Mäzenas. Selbstverständlich ist, dass die Dichter ihre Werke ihren Gönnern widmen. Das haben die erwartet. Nach den Hirtengedichten entsteht das zweite große Werk Vergils. Georgica. Eine Art Lehrgedicht über den Landbau in vier Büchern. Was mit Gedeihen Saatfeld erfreut, welcher Stern uns die Erde pflügen heißt, O Mäzenas, davon singe ich jetzt. Das Ganze ist aber nicht etwa ein Lehrbuch für angehende Landwirte, geschrieben in kunstvollen Hexametern. Das Ganze ist wahrscheinlich doch eher so geschrieben, dass man zwischen den Zeilen doch eine gewisse Botschaft liest und die ist letztlich auch wieder auf Augustus bezogen. Ja, denn Octavian ist unterdessen Augustus und Alleinherrscher. Der Freund seines Gönners Mäzenas hat sich im Spiel um die Macht durchgesetzt. Er soll nun wie ein fürsorglicher Bauer das Feld des Staates bestellen. Lasst ihn doch der zerrütteten Welt Heil bringen, den Jüngling. Tagelang, so wird berichtet, haben Vergil und Mäzenas dem neuen Alleinherrscher aus den Ackergedichten vorgelesen. Immer abwechselnd. Vielleicht schon bei dieser Gelegenheit gab er dem siegreichen Augustus ein Versprechen. Weichet zurück, ihr römischen Dichter, weichet, ihr Griechen. Etwas Größeres entsteht hier, als die Ilias ist. Vorschuss Lorbeeren eines Dichterkollegen für ein Werk, das alles in den Schatten stellen sollte. das Epos über die Ursprünge Roms. Arma virumque cano, Waffen besing ich und ihn. Aeneas, den Urvater des römischen Weltreiches. Dieser Aeneas lebte einst im fernen Troja. Und er ist immerhin dadurch ausgezeichnet, dass sein Vater ihn mit der Göttin Venus, griechisch Aphrodite, erzeugt hat. Nun war der Göttin dieses Techtelmechtel mit einem Irdischen stets ein wenig peinlich. Und Göttervater Zeus, römisch Jupiter, ist außer sich, als dieser Mann mit seinem Göttersex auch noch prahlt. Jupiter Zeus hat einen Blitz auf ihn geschickt. Den hat Venus dann zwar so ein bisschen abgelenkt, aber er war dann wenigstens gelähmt. Nicht tot, aber gelähmt. Das ist die Strafe der Götter, wenn man damit angibt, dass man mit einer Göttin geschlafen hat. Ja. Zu allem Überfluss herrscht Krieg um Troja. Die Griechen stehen vor den Toren, bis die Griechen plötzlich fort sind. Zurück bleibt ein Pferd am Strand. Sie bewundern den Riesenbau des Pferdes. Ein Pferd aus Holz. Es verbirgt sich darin irgendeine Täuschung. Im Innern des Pferdes sitzen Krieger und warten. Doch alle Warnungen, vertraut dem Pferd nicht, verhallen ungehört. Die Trojaner ziehen das riesige Tier in ihre Stadt. In der Nacht klettern die Griechen aus dem Pferd und erobern die Stadt. Die Geschichte kennt jeder. Ja, richtig. Sie ist so bekannt, dass wir bis heute als nützlich getarnte Computerprogramme, die in Wahrheit aber heimlich Schaden verursachen, als trojanische Pferde oder kurz als Trojaner bezeichnen. Ja, das ist richtig. Ja. Aber alle glauben, diese Geschichte kennen wir durch den griechischen Dichter Homer, den Schöpfer der Ilias und der Odyssee. Aber von Homer ist kein Epos überliefert, in dem so direkt von ihm selber die Eroberung Trojas beschrieben wird. Wenn Professor Niklas Holzberg einen Trojaner auf seinem Computer hat, dann weiß er vielleicht nicht, wie er seinen Computer wieder repariert. Nee. Aber er weiß zumindest, dass er bei Vergil, nämlich in dessen Aeneas, nachschlagen muss, um die beste Schilderung dieses Pferdetricks lesen zu können. Vertraut dem Pferd nicht, equo ne credite. Doch das Pferd ist nicht die Hauptsache an der Aeneas. Das Epos soll vielmehr das griechische Vorbild Homer übertrumpfen, was eine ziemliche Herausforderung ist. Es ist leichter, dem Herkules seine Keule zu entreißen, als dem Homer einen einzigen Vers, stöhnt Vergil. Am Ende wird er 10.000 Hexameter schreiben. Die Geschichte des Aeneas, der aus dem brennenden Troja flieht, mit seinem vom Götterblitz verstümmelten Vater auf dem Rücken. Ein Mann, der in See sticht mit dem göttlichen Auftrag, such dir eine neue Heimat. Da ist er so überall im Mittelmeer rumgekommen, hat so allerlei Abenteuer erlebt. Unterwegs lernt Aeneas die schöne Königin Dido kennen. Und da sind eben solche Kräfte wie Sex und Raserei, die sind der Sache immer so ein bisschen im Wege. Doch anders als sein Vater hat dieser Aeneas bereits die typischen Tugenden der Römer. Und selbst wenn er mit einer so schönen Frau wie Dido im Bett liegt und es kommt aber Merkur und sagt, Schluss, aus, du musst jetzt Rom gründen, dann muss man sofort aufstehen, zum Schwert greifen und zum Schiff laufen und ab. Und so kommt Aeneas nach Italien, an den Tiber, besiegt den dort ansässigen Herrscher in mehreren Schlachten und gründet dann sein Königreich. Ja, aber das erfahren wir nicht mehr. Vergils Epos blieb unvollendet. Und doch gilt es bis heute als Meisterwerk, ein Gründungsmythos in Verse gekleidet. Das Latein, was er schreibt, ist wirklich ausgesprochen schön. Quatropedante putrem sonitu, quatit ungula campum. Das klingt schon schön. Darin wird beschrieben, wie Pferde galoppieren. Man merkt es auch so ein bisschen. Ne? Mit vierfüßigen Huf, Schlag, sonitu, ne, Sound, wird der morsche Boden geschlagen. So ungefähr. Schwierige Stelle. Bis heute müssen sich Oberstufenschüler an Vergil üben. Also die Schüler sollten in der Lage sein, ausgewählte Texte schon dann zu übersetzen. Sie können so herausfinden, warum wir bis heute fiese Computerprogramme Trojaner nennen. Vertraut dem Pferd nicht. Warum göttliche Knaben mitunter ein Rätsel bleiben. Ja. Und dass niemand in Sachen Sex mit einer Göttin protzen sollte. Natürlich, das ist klar. Es sei denn... Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an den römischen Dichter Vergil, der am 15. Oktober des Jahres 70 vor Christus geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die erste Operation unter Äthernarkose.